zieh deine Hose aus. Ich weiß, sie war teuer. Zieh deinen Pulli aus. Wirf alles ins Feuer. Zieh deine Schuhe aus. Hör auf zu gehen. Hör auf dich zu wehren. Und lass es geschehen. Jetzt bist du nackt. Stehst in einem großen Raum mit kaltem Licht. Siehst dich im Spiegel an und kennst dich nicht. Hast jetzt kein Handy mehr und keinen Plan. Bist jetzt mit dir allein. Keiner ruft an. Jetzt bist du nackt. Ist da noch derselbe Mensch? Bist du da noch da? Oder ist da dieser fremde Typ, der früher in dir war? Hast keinen Anzug mehr, dein Auto ist weg. Such nicht nach deinem Haus, das hat keinen Zweck. Du bist mit dir allein, ein Grund, dass du fliehst. Schau dich im Spiegel an, sag mir, wen du siehst. Jetzt bist du nackt. Ist da noch derselbe Mensch? Bist du dann noch da? Oder ist da dieser fremde Typ, der früher in dir war?